Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Und das ist die vorletzte Folge dieses Podcasts, in dem ich die letzte Folge von Monokultur FM kommentiere, die da heißt Solo, Polyamorie und andere Singles. Und wir benutzen den Begriff Soli, Polyamorie in der ursprünglichen Folge nicht korrekt. Ich musste das dann später auch nochmal richtigstellen in den Shownotes, die verlinke ich euch auch hier drunter, nachdem wir darauf hingewiesen wurden. Und ich glaube, das zeigt schon so ein bisschen, dass wir so mit dem Podcast so ein bisschen durch waren. Also, dass wir gedacht haben, okay, wir machen jetzt mal noch einen und eigentlich, wir wollten vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen, aber wir hatten so ein bisschen eine Durststrecke. Und nachdem wir diesen Podcast dann aufgenommen haben, hatte Jeannie dann gesagt, sie hat auch keinen Bock mehr, und dann haben wir den Podcast begraben. Der Rest ist Geschichte, aber in diese letzte Folge hören wir auch nochmal zusammen rein. Herzlich willkommen bei Monokultur, dem Podcast zu alternativen Beziehungsformen und was das so mit sich bringt. Von und mit Jeannie und Flo. Boah, denke ich das oder hört man uns beiden, also vor allem Jeannie, aber auch mir, da schon im Intro an, dass wir eigentlich gar keinen Bock haben? Mir ist gerade auch noch eingefallen, dass es ja Beziehungen gibt, in denen eine Person monogam ist und die andere polyamor, die... Ob die funktionieren oder so, weiß ich nicht. Wenn ihr sowas habt, dann gebt uns gerne mal Bescheid. Das würde mich auch interessieren. Das gilt natürlich immer noch. Also wenn ihr in einer Partnerschaft seid, in der eine Person monogam ist und die andere nicht monogam, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das fände ich super spannend, da mal Erfahrungsberichte zu hören. Ja, und wenn ich mir jetzt Beziehungsanarchie angucke, stelle ich mir die Frage, ob man da überhaupt Single sein kann. Weil in der Bezeichnung, wie monogame Menschen vielleicht Single, den Begriff Single definieren. Also das hat, glaube ich, alles sehr viel mit Bezeichnung zu tun, weil wenn man sich als Beziehungsanarchistin definiert, dann hat man ja immer Beziehungen. Also wir haben ja schon mal diese Busfahrer-Analogie da hergeholt. So, du hast ja irgendwie mehrfach zu deinen Mitmenschen hast du ja einfach Beziehung. Und wenn ich jetzt mal so an mich denke, frage ich mich, ob ich überhaupt Single sein kann in meiner Definition, weil ich habe ja immer Beziehungen. Das ist an sich ein sehr guter Punkt. Allerdings gibt es auch Menschen, die sich als BeziehungsanarchistInnen bezeichnen und gleichzeitig sich selbst einer Partnerschaft zuordnen. Das hat Jeannie nämlich damals auch gemacht. Sie hat gesagt, ich bin Beziehungsanarchistin und Marcel ist mein Partner. Und in dieser Kategorie kann man natürlich Single sein, denn Single ist man genau dann, wenn die Anzahl der Partner, PartnerInnen null ist. Auf der anderen Seite gibt es aber wahrscheinlich auch BeziehungsanarchistInnen, die den Begriff Partnerschaft komplett ablehnen, was ich jetzt naheliegender finde. Und bei denen ist Single sein natürlich schwieriger. Mal gucken, was da noch kommt. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob man als BeziehungsanarchistIn eine Partnerschaft eingehen kann oder ob das sich gegenseitig ausschließt. Ich würde sogar sagen, Single ist ein Begriff, der diametral entgegensteht zur Beziehungsanarchie, weil Begrifflichkeiten ja in Beziehungsanarchie nicht so viel zu suchen haben. Zum Beispiel, Partnerschaft oder sowas ist ja wieder etwas, was ein bisschen einengt. Okay, scheinbar hatte ich den Gedanken damals auch schon. Ich würde aber sagen, selbst im Monokontext ist es so, dass Single heißen kann, dass man Affären hat. Also ich lebe natürlich in einer bestimmten Bubble, wie alle von uns in ihrer Bubble leben, aber in meiner Bubble gibt es, glaube ich, niemanden, der sagt, ich bin Single und damit meint, ich habe auch keine Affären, sondern Single heißt normalerweise so, hey, ich habe hier und da mal was am Laufen. Also das kenne ich zumindest so, wenn man das sagt. Ja, oder weil ich ungebunden sein, also weil ich vielleicht nicht diese Gebundenheit oder diese Verantwortung, die mit einer monogamen Beziehung kommt, für die andere Person übernehmen möchte. Das ist aber ein Trugschluss, denn Verantwortung übernehmen für jemand anderen ist nicht an eine Beziehungsform gebunden. Wenn ich seit einem Jahr eine Affäre mit jemandem habe, dann baut sich da auch eine gegenseitige Verantwortung auf. Und da kann ich mich nicht einfach entziehen, in der ich sage so, ja, aber wir sind ja gar nicht zusammen. Also das versuchen natürlich manche Menschen, aber das funktioniert nicht. Also genauso wie man in einer polyamoren Beziehung, in einer offenen Beziehung, in einer monogamen Beziehung, in einer Freundschaft Verantwortung hat, so hat man auch dann Verantwortung für jemanden, wenn man diese Person einfach länger und näher und intimer kennt. Das hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, ob ich mit der Person schlafe, sondern eher, wie intensiv der Kontakt zu dieser Person ist. Und einfach nur zu sagen, so, ja, wir sind ja nicht zusammen, ich bin da für dich nicht verantwortlich, ist ein ganz schöner Arschloch-Move. Und in einem monogamen Beziehungskontext ist es ja oft so, dass die Verantwortung für dass ich die Verantwortung für mich auf dich schieben kann. Mhm. Und das ist völlig normal. Und ich glaube, das wollen diese Menschen nicht. Und deswegen sind sie vielleicht prädestiniert für Beziehungsanarchie oder polyamore Beziehungen. Wahrscheinlich, ja. Weil das ist ja, wie du vorhin gesagt hast, ist nicht nur ein Beziehungsmodell, sondern auch eine Haltung, vor allem zu sich selbst oder wie ich Beziehungen führen will. Das ist ein ziemlich guter Punkt. Also es ging da um Mingles. Da gab es mal einen Zeitartikel drüber, den ich auch in dem Podcast erwähne. Und ich glaube aber, einerseits verallgemeinern wir da sehr stark wieder diese monogamen Beziehungen, dass alle monogamen Beziehungen immer sagen so, du bist für mich verantwortlich und ich bin für dich verantwortlich. Und wir sind beide nicht mehr für uns selbst verantwortlich. Aber wir, also Jeannie und ich, haben das in unserer Beziehung, glaube ich, so ein bisschen umgekehrt. Da war nämlich auf einmal jeder für sich selbst verantwortlich und niemand mehr für den anderen. Aber das erzähle ich in der nächsten Folge vielleicht noch ein bisschen, wenn es darum geht, das Ganze abzuschließen und abzurunden. Er beschreibt damit Menschen, die für die eine feste Partnerschaft gerade nicht in Frage kommt. Auf die positiven Seiten einer Beziehung möchten sie aber dennoch nicht verzichten. Im Gegensatz zu Singles führen Mingles, also lockere Beziehungen mit Gleichgesinnten, die ebenso Lust auf Dates, Romantik und Sex haben. Also das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich finde, das hört sich so gemein an. Sie wollen darauf nicht verzichten, so wie sie picken sich nur das Beste raus. Ja, so, ne? Das ist doch völlig legitim. Vor allem, ja, es ist doch cool, sich das Beste rauszupicken. Ich meine, wir sollten im Leben uns immer das Beste rauspicken. Ich finde es so schade, dass das so als so schlecht angesehen wird, sich das Beste rauszupicken. Mhm. Ist doch cool, wenn man damit niemand anders verletzt. Ja, genau. Im Prinzip ist der Gedanke von Mingles, nämlich sich da das Beste rauszupicken und keine feste Partnerschaft einzugehen oder kein Commitment einzugehen, ein sehr neoliberaler. Denn das ist wie, wenn man keine Versicherung abschließt. Ich bin die meiste Zeit dann besser dran, weil ich mehr Geld habe. Und als Mingle oder als Single bin ich die meiste Zeit besser dran, weil ich mehr Sex habe mit unterschiedlichen Menschen und eine coole Zeit habe. Aber wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann stehe ich vielleicht alleine da, wenn ich keine Versicherung habe oder wenn ich keine Partnerschaft habe. Und das sind dann Momente, in denen ich mir gewünscht hätte, doch eine Partnerschaft zu haben. Also es gleicht sich ja alles aus im Endeffekt. Und natürlich kann sich jeder und jede das Lebensmodell selbst aussuchen. Das ist gar keine Frage. Aber es ist immer eine Sache von Wahrscheinlichkeiten. Und Mingle-Dasein hat halt nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, die man dafür dann in Kauf nehmen muss. Ich hätte mich in Beziehungen nicht so finden können. Wenn wir noch zusammen wären, hätte ich den letzten zwei Monate, in denen es mir so richtig gut geht, hätte ich nicht erlebt. Ja. Wow, das ist schon ein starkes Stück, dass ich da sage, so, ey, mit dir hätte ich die letzten zwei Monate, wäre ich da nicht glücklich gewesen. Und dass Jeannie da irgendwie nicht irgendwie drauf sauer wird oder so, finde ich gut. Respekt an dieser Stelle. Ja, ich weiß, du hattest ja vorher auch echt immer Schwierigkeiten, eigentlich seitdem wir uns kennen, also auch schon als wir noch keine Beziehung geführt haben irgendwie, hast du ja schon immer irgendwie so gesagt, dass dir schwer fiel zu wissen, was du eigentlich gerne alleine machst und Zeit alleine zu nutzen gar nicht so leicht für dich. Also wenn ihr aus dieser Folge ein was mitnehmt, dann, dass ihr auch wissen solltet, was ihr alleine macht, wenn ihr mal alleine seid. Dafür müsst ihr nicht unbedingt Single sein, aber sich selbst zu kennen, wenn man gerade nicht Zeit mit jemand anderem zu verbringt, ist total wichtig. Ja gut, dann lass uns doch demnächst mal eine Folge nochmal über Bezeichnungen machen. Bezeichnungen 2.0 vielleicht. Und wir haben immer noch die Folge auf dem Zettel mit unserer Mitbewohnerin über die Pleasure Party. Diese Folge sollte es leider nie geben. Das lag einerseits daran, dass wir keinen Bock mehr auf den Podcast hatten. Also vor allem Jeannie, aber irgendwann auch ich nicht mehr. Und zweitens, diese Mitbewohnerin auch angefangen hat, nicht mehr mit mir zu sprechen irgendwann und ich dann ausgezogen bin und jetzt mittlerweile keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem aus der WG habe. Und so lässt sich natürlich kein Podcast machen. Das war's mit der letzten Folge von Monokultur FM, die ich hier kommentiert habe. Und in der nächsten Folge gebe ich euch nochmal einen Überblick darüber, was das alles mit mir gemacht hat. Ob ich jetzt schlauer bin, quasi 2 Jahre später, 1,5 Jahre, nachdem ich aus dieser WG ausgezogen bin und das letzte Mal Kontakt zu Jeannie hatte, und was so meine Lehren daraus sind. Und vielleicht finden sich da manche von euch ja wieder oder ihr widersprecht mir. Ihr dürft natürlich weiterhin gerne Kommentare schreiben, und dann lasse ich auch die Katze aus dem Sack, was mein nächstes Projekt sein wird. Wir hören uns nächste Woche. Stay tuned und bis dahin.